Newsletter dort. Ja, ich bin Bernd und ich mache für euch heute den Newsletter-Talk Nummer 4 zum Newsletter Nummer 47. Wie letztes Mal angekündigt, bin ich heute allein, da die liebe Julia und der Andreas heute einen anderen Termin haben. Es ist passenderweise 0 Uhr, es beginnt die Geisterstunde an Halloween. Wenn ich also zwischendurch weggeschnappt werde, waren das irgendwelche Geister. Gut, kommen wir zum Peak of the Week. Ich muss mir gerade das Bild nach vorne holen. Da haben wir es. Das Bild zeigt unten links ein Raumschiff, das für mich auf den ersten Blick aussah wie ein Hauler. Aber mit anderen Bildern verglichen habe, bin ich mir nicht mehr so ganz sicher. Kann auch einfach an der Perspektive von der Größe her sein. Ich bin im Spiel leider noch nicht so weit, dass ich die großen Pötte fahre, aber vielleicht könnt ihr mir ja verraten, was das für ein Schiff ist. Im Hintergrund sieht man einen geteilten Nebel, der quasi V-förmig mit einem breiten Schenkel von dem V nach oben und nach unten weggeht. Und dazwischen sieht man die Schwärze und ein paar Sterne. Man sieht sehr schön, wie durchsichtig dieser Nebel ist, also dass man die Sterne dahinter sieht, wie er dichter wird. Ein sehr gelungenes Bild und ich persönlich freue mich auch schon sehr auf die Deep Space Erforschung. Aber dazu kommen wir gleich noch weiter, oder beziehungsweise zu ein paar Aspekten dazu. Als nächsten Punkt, ja, Beta 3. Ihr alle werdet es hoffentlich schon gesehen haben. Wer es noch nicht gesehen hat, also noch keinen Beta-Zugang hat, der sollte gleich auch ganz genau zuhören, weil da gibt es noch was Besonderes. Wie gesagt, die Beta 3 hat gestartet und mit knappen 870.000 Kubiklichtjahren und 2.400 Systemen ist verdammt viel Platz zum Erforschen und Finden. Und für die, die natürlich schon aufgepasst haben, ist Soul jetzt auch in der Bubble. Aber man kann noch nicht hinfliegen, das haben schon einige ausprobiert. Aber da kommen wir gleich auch noch zu. Die Beta 3, das angekündigte Multischiffsystem ist umgesetzt worden. Im TS habe ich auch schon ein paar Jungs der elitären Runde davon reden hören, dass sie sich mehrere Schiffe angeschafft haben. Ich spare persönlich noch auf eine zweite Cobra, um damit dann endlich erforschen und minen zu können. Das war aber schon durch die alten Newsletter bekannt. Was jetzt neu ist, ist, dass zwei neue Schiffe an den Start gegangen sind. Zum einen der Imperial Clipper mit einem stromlinienförmigen weißen Design, bestens dazu geeignet, Fracht zu transportieren oder schnell luxuriöse Reisen der wichtigen Persönlichkeiten im Universum zu organisieren. Daneben gibt es noch das Federal Dropship. Ihr seht schon, das sind die beiden Fraktionen, Imperium und Föderation. Auf jeden Fall, das Federal Dropschiff ist mit verdammt vielen Hardpoints gespickt und hat Panzerung bis zum Stehkragen. Damit ist es bestens geeignet für taktische oder Spezialkraftaufmarsch und kann als Arbeitspferd betrachtet werden, das viel Fracht tragen kann und die gefährlichsten Situationen überleben kann. Momentan sind die Schiffe für alle erhältlich. Das wird hinterher, wenn das Spiel in die Release-Phase geht, geändert, sodass es von eurem Fraktionsstatus abhängt. Im Newsletter könnt ihr dazu auch zwei schöne Bilder sehen. Ich werde die nachher unterhalb im Forum verlinken, sodass ihr euch diese Bilder auch angucken könnt. Also mir gefällt das Imperial-Schiff sehr gut. Ihr solltet euch echt einfach mal angucken. Der dicke Transporter, der zwar waffenstark ist, ist nicht so meins, aber ich finde, ja, es sieht so ein bisschen aus wie so ein Learjet angelehnt. Lange Schnauze, nach hinten V-Flügel, weißschnittig. Finde ich schon schick. Bin gespannt, wie es sich fliegen lässt. Dann in der Beta 3 natürlich die neue Star-Tankstellenkette. Wir wollen hier keine Werbung machen. Im Prinzip habt ihr jetzt ein Gerät, das ihr einbauen könnt, mit dem ihr einen Stern auftanken könnt, was für die weiten Explorationsfahrten sehr gut ist, sodass ihr nicht immer wieder tanken müsst. Ich habe auch schon munkeln gehört, dass Leute überlegen, dass das ein nettes Gimmick für die dicken Pötte ist, weil da die Spritkosten ja wohl astronomisch sind. Wenn ihr dann unterwegs seid, weit draußen, könnt ihr, wie ich eben schon gesagt habe, gleich Rohstoffe sammeln. Und zwar sind der Minenlaser und die mobilen Raffinerien an den Start gegangen. Das wird auch schon fleißig ausprobiert, wie ich mitbekommen habe. Je nachdem, was ihr euch für einen Laser kauft, könnt ihr verschiedene Dinge abernten. Mit der Raffinerie, je nachdem wie gut die ist, könnt ihr unterschiedliche Anzahl von Rohstoffe dann aufnehmen, die ihr freigelasert habt. Die Stimmen, die ich gehört habe, waren von lohnt sich gar nicht bis geht doch. Wie gesagt, ich warte noch auf meine zweite Kurve, um das auszuprobieren. Mit meinen paar 400.000 Penunzen, die ich gerade habe, rückt es auch langsam in greifbare Nähe. Was ist noch neu, was ganz, ganz nervig ist? Und zwar können wir mittlerweile den Supercruise unterbrechen. Sprich, ihr könnt hinter anderen Schiffen herfliegen und könnt dann sagen, wenn ihr das entsprechende Device gekauft habt, so, den möchte ich jetzt mal runterholen auf Normalspeed und dann, ja, was man so macht mit anderen Schiffen, die man aus dem Supercruise geholt hat. Hat meistens, glaube ich, was mit Plündern zu tun. Das Problem an der ganzen Sache ist, die anderen können das auch. Und gerade die Polizei, also die Authority Vessels, benutzt das sehr gerne. Ich bin an meinem ersten Abend, habe dreimal angedockt und bin sechsmal rausgezogen worden. Das kann also recht nervig sein. Ich bin gespannt, ob da noch was gedreht wird. Was ist noch neu in der Beta 3? In der Statusanzeige ist jetzt der Ruf sichtbar bei den Fraktionen. Hat sich bei mir noch nicht gerne, weil ich noch kein PvP gemacht habe, aber zumindest sind das dann die Anfänge fürs Fraktionssystem. Ihr könnt ja mal darauf achten, wie sich das bei euch verändert. Wirkt sich auch aus auf bestimmte Sachen, kommen wir nachher aber auch noch drauf. Zusätzlich könnt ihr jetzt Einstellungsmöglichkeiten vornehmen in der Statusanzeige, die es euch ermöglichen, schneller zwischen den Anzeigen durchzuschalten. Was sehr augenfällig ist an Änderungen, ist die Grafik. Da hat es viele Anpassungen gegeben. Gerade die Oberflächen der Planeten wurden general überholt und spiegeln unter anderem in den Flüssigkeiten und der Atmosphäre die chemische Zusammensetzung der jeweiligen Planeten wieder. Die Polarkappen und die Flüssigkeitsstände sind dynamisch und haben halt von Planet zu Planet andere Anzeigen. Das kann man sehr schön sehen. Also ich bin wirklich geflasht worden von den neuen Planeten. Kann ich also wirklich nur empfehlen, da schnellstmöglich mehrere Planeten anzusurfen. Gibt es aber unten auch noch ein Video zu unter den Com-Shatters. Kommen wir noch zu. Weiter gibt es jetzt auch vulkanische Aktivitäten auf den Planeten zu bestaunen, sowie komplexe Krater, je nachdem, was für eine Atmosphäre der Planet hat. Ihr wisst ja da draußen, je dichter die Atmosphäre ist, desto mehr verbrennt oberhalb. Deswegen ist unser lieber Mond so ein Kratersackgesicht und bei uns hat es zwar auch einige Krater gegeben, aber den letzten richtig großen vor, ich glaube, 65 Millionen Jahren. Und deswegen sollen ja auch die Dinosaurier angeblich ausgestorben sein. Gibt es ja mehrere Theorien zu. Also die können wir jetzt auch sehen. Und vor allem erzeugen die Staubejektionen. Das heißt, man sieht richtig Staubwolken hochsteigen angeblich. Habe ich noch nicht gesehen, aber falls einer von euch da mal einen Screenshot hat, könnt ihr das ja mal teilen. Was auch sehr schön geworden sind, sind die Eisplaneten. Die sind von den weißen Blob-Planeten übergegangen und haben jetzt schöne Frakturen an der Oberfläche, sodass man auch richtig schön das zerschälfte Eis sieht. Das alles sind nur kleine Auszüge der wichtigsten Anpassung und Frontier hofft, dass ihr die Änderungen genauso genießt wie sie selber. Last but not least, gibt es ein Beta 3, ja genau, sprich einmal Englisch und schon kriegst du einen brauten Mund, ein Beta 3 Trailer, den ich euch auch schön unten im Text verlinke, könnt euch angucken, sehr schön anzusehen. Ihr braucht euch jetzt nicht wundern, ich wohne neben einer Bahnstrecke. Das hört ihr meistens nur nicht, weil normalerweise, wenn wir mit mehreren aufnehmen, nehme ich mit Push the Talk auf, diesmal nehme ich durch auf. Das ist halt so im Ruhrgebiet, dass das hier alles manchmal laut wird. So, ganz, ganz wichtig da draußen für alle, die noch nicht spielen. Passend zum Event in England am 22.11., wir haben da auch schon drüber berichtet, wird die Beta geschlossen. Das heißt jetzt nicht, dass die, die jetzt schon spielen und in der Beta dabei sind, nicht mehr spielen dürfen. Das heißt nur, dass ab dem 22.11. keine neuen Leute mehr in die Beta reinkommen. Das ist in dem Sinne interessant, weil der Erlesenkreis, der da noch weiterspielen darf, bekommt Bonis. Es ist einfach so, also ihr könnt euch bis zum 22.11. noch registrieren als Beta-Spieler und kommt dann auch noch schön in den Genuss aller Bonis, die ich gleich aufzählen werde. Denn neben dem Zugang zu den Beta-Foren gibt es dann noch weitere Vorteile und Sonderangebote für die Alpha- und Beta-Backers, also uns Tester, die wir gerade schon fliegen, geben. Und zwar als Dankeschön für den frühzeitigen Support von Elite Dangerous. Das erste Special ist auch schon angekündigt worden und das nennt sich Soul. Ja, ich habe oben schon gesagt, man kann momentan nicht hinfliegen. Das Problem ist, hinterher in der Release-Fassung kann man da auch nicht einfach hinfliegen, denn es wird im Spiel verschiedene Gebiete geben, in die man nur reinfliegen kann, wenn man die entsprechende Fraktion also auch auf seinen Gunsten hat. Also sprich, ihr habt für die bestimmten Fraktionen schon Aufträge erledigt, eure Gunst ist hochgestiegen, dann dürft ihr irgendwann auch in diese Gebiete rein und gerade Soul ist da wahrscheinlich sehr schwierig zu erreichen. Aber alle, die Alpha- und Beta-Backers, die gerade unterwegs sind oder sich bis zum 22.11. noch registrieren, haben von Anfang an, da sie laut Freund hier zu den erfolgreichen, reichen, berühmten und mächtigen Menschen im All gehören, die sich im Soul-System sowieso tummeln gehören, direkt Zugang dazu. Für die unter euch, die sagen, Soul, falsche Fraktion, will ich gar nicht. Ich möchte gerne gegen die Fraktion arbeiten. Kann so ein Zugang zu einem Soul-System als gegnerischer Agent natürlich auch nützlich sein. Also, denkt dran, bis zum 22.11. könnt ihr noch der Beta teilnehmen und euch diesen Vorteil sichern. Das Entwicklerteam dankt im Newsletter allen, die bis jetzt in den Progress beigetreten sind und den gesamten Prozess unterstützt haben. Zu diesem Dank haben sie auch noch ein 15-minütiges Video aufgenommen, das halt den Entwicklungsprozess aus Sicht der Entwickler wiedergibt. Könnt ihr euch anschauen, werde ich hier auch verlinken. Ist ein sehr schönes Video, gibt sehr interessante Einblicke über das ganze Design und das ganze Machen von Elite Dangerous. Elite Dangerous Premier Event, 22.11.14 in England. Wir haben da schon von berichtet. Wir haben letztes Mal gesagt, Karten gehen weg wie warme Semmeln. Und ja, es ist so, die Karten sind ausverkauft. Jetzt hat Frontier aber gesagt, geht ja nicht. Da sind draußen noch so viele Leute, die das wollen und haben noch ein paar Karten organisiert. Bei denen gilt aber First Come, First Get. Also wer zuerst kommt, mal zuerst auf Deutsch, so schön gesagt. Und wenn ihr also noch hin wollt, zufällig einen Urlaub bekommen habt, solltet ihr jetzt zum Shop gehen und euch eure Eintrittskarte kaufen. Ich merke schon, das geht diesmal relativ schnell, weil wir nicht so viel witzig reden. Wahrscheinlich werdet ihr diesen ganzen Podcast auch für sehr langweilig halten, aber nun gut, nächstes Mal wird es wieder lustiger, hoffe ich. Für alle unter euch, die die Lackierung eures Weltraumschoppers so dermaßen anödet mittlerweile, gibt es ein schönes neues Gimmick, und zwar neue Lackierungen im Shop. Für den Hauler gibt es 5 neue Designs, die man auch im Komplettpaket kaufen kann, im Hauler-Paket, was dann den Vorteil hat, dass es ein zusätzliches, exklusives Design gibt, das es so nicht einzeln zu kaufen gibt. Das ist natürlich dieses übliche Kaufspaket, kriegst du noch oben drauf ein kleines Bonbon, damit es auch alle kaufen. Aber vielleicht ist es ja was für euch, schaut es euch im Shop einfach an. Für die Eagle, Cobra und Sidewinder Flieger unter euch gibt es 2 neue Hot Rod Designs, also so typisch amerikanischen Hot Rod Autos, ne? Viel verlaufende Farben, Flammen und Schattierungen in Rot und Orange. Wenn ihr euch jetzt wundert, was erzählt der komische Kerl, das ist doch gar nicht orange oder rot. Ich bin farbenblind, für mich sieht es rot und orange aus. Wie es für euch aussieht, Hauptsache es euch gefällt euch. Für die ganz edlen unter den Viper-Piloten von euch gibt es ein schickes, glänzendes Premium-Chrom-Design. Der Haken an der Sache ist, es gibt so bis zum 22.11. Also wenn ihr es haben wollt, müsst ihr jetzt zuschlagen. In den nächsten, sind das 3 Wochen. Und ich kann nur sagen, das Bild von der Viper, ja, schick. Ich müsste mir irgendwann mal eine Viper kaufen, sonst bringt mir die Lackierung nichts. Aber ich glaube, ich werde sie mir holen. Kommen wir zu den Comms-Chattern. James Bailey hat eine alte Elite-Werbung von 1985 aus dem ZX-Spektrum-Magazin ausgegraben, in dem sehr schön die Gefährlichkeit von Elite-Spielern dargestellt wird. Zum einen sieht man da natürlich den groben, abgeranzten, grobschlächtigen, wie stelle ich mir einen, ja, vorurteilsbehafteten Gamer vor. Und darüber steht dann, this man is harmless. Dann gibt es da noch zwei, drei andere Bilder und da kommt es dann drauf: This XX is dangerous, this XX is deadly and this is fugitiv. Also im Prinzip alle so, wie gefährlich sind die Leute denn wirklich da draußen? Schaut es euch mal an, ich fand es recht witzig. 1985, ja, was soll ich sagen, war ich 6 Jahre alt, war eine schöne Zeit. Habe ich noch nicht mit Rauchen und Drogen und so angefangen. Nein, Drogen nehme ich natürlich nicht. Dann haben wir von Edwin Stowe einen Film unter dem Namen The Majesty of Elite Dangerous. Ja, direkt übersetzt halt die Majestät von Elite Dangerous. Wie edel ist das Spiel? Und das Ende ist schon sehr klasse. Also es lohnt sich, das anzuschauen. Ja, zumindest weiß ich jetzt mittlerweile, wenn ich mir die ganzen Videos angucke, warum ich immer 1-2 Stunden brauche, um diesen Newsletter vorzubereiten. Nur um euch dann, ja, normalerweise machen wir ja so 15 Minuten, aber ich glaube, ich schaffe es bei diesem Tempo jetzt in 10. Ich hoffe, ich spreche nicht zu schnell. Wenn, schreibt mir das einfach bitte. Und was haben wir noch in den Com-Chatters? Mr. Distance aus dem Forum hat sich für Halloween einen Cobra MK3-Kürbis gemacht. Sehr passend jetzt zur Geisterstunde. Sieht auch witzig aus. Und das gleiche wurde dann direkt von Ed Rontana aufgegriffen, auch aus dem Forum, schätze ich mal. Oder bei Ed vielleicht auch Twitter. Auf jeden Fall hat er sie das jetzt auch für sich umgesetzt und auch einen Kürbis gemacht. Die beiden Bilder gibt es natürlich auch im Newsletter. Ich finde es richtig cool. Schade, dass jetzt schon Halloween vorbei ist, sonst wäre ich noch direkt losgefahren, Kürbis kaufen. Habe ich leider nicht früh genug mitbekommen. Ich hoffe übrigens, dass ihr alle da draußen jetzt, ne, nicht so wie ich hier blöde zu Hause rumsteht, sondern schön am Feiern seid und den Abend genießt. Und wenn nicht, hoffe ich, dass ihr zumindest viel Kohle macht. Erinnert euch an das Gewinnspiel für die SciTech-Controller. Das war dieses, schickt uns euer schönstes Flugvideo mit Flight Assist Off. Und da stehen jetzt die Gewinner fest. Und im Newsletter gibt es dann halt auch den Link zu den beiden Gewinnervideos. Nach Angabe von Frontier sind neben hunderten von Aufnahmen von crashenden Schiffen in Space Station oder sonst wo, muss wohl sehr witzig gewesen sein, eine Vielzahl von Videos, die die unglaubliche Flugkünste zeigen. Gewinnen davon konnten halt, wie gesagt, nur 2. Und somit herzlichen Glückwunsch an Tommy, TTK und N4D. AN groß D 4D, ne? Leadspeak und so. Ja, die Videos sind wirklich sehr sehenswert. Auch wenn man sie gesehen hat, überlegt man sich, mache ich erstmal den Newsletter, bevor ich wieder den Flight-Stick in die Hand nehme, weil man fühlt sich doch ein bisschen, na, ich sehe es als Motivation, besser zu werden im Fliegen. Ich hoffe, ihr seht das auch so. Frontier hat auch nach Screenshots vom Start der Beta 3 gefragt und hat hier ein Bild präsentiert, von Todd Bailey, was sie als Highlight ansehen, und es ist ein wunderschöner Blick, also wirklich fantastische Grafik über schön ein Ringsystem so tief drin, dass man halt die entsprechenden Steinbrocken sieht, rüber auf den Planeten, und einfach nur wunderschön. Schaut es euch an, teilt es wo ihr könnt, das ist wirklich ein geiles Bild. Und dann haben wir noch was ganz Besonderes, und zwar das Kickstarter-Projekt von Anthony Olver für das Buch The Elite Archives 30-Year History of Elite. Also quasi die Elite-Archive, eine 30-jährige Historie von Elite. Und da ist das, wie gesagt, Kickstarter-Programm voll im Gange und kann auch eine Woche lang von euch unterstützt werden. Es gibt im Newsletter einen kleinen Auszug, den Anthony Olver geschrieben hat. Zusammengefasst das Ganze, das, was ihn wirklich getroffen, also im positiven Sinne hat, damals bei Elite war, als er das erste Mal die Box geöffnet hat und gesehen hat, wie viel Material in die Box reingegangen ist. Er hat die aufgemacht, es purzelte 1000 Sachen raus, und er vergleicht die Box mit einer TARDIS. Ich hoffe, ihr wisst alle, was das ist. Wenn nicht, googelt doch einfach mal nach Doctor Who. Auf jeden Fall fragt er sich, wie zum Teufel damals so viel in die Box gepasst hat. Und genau das hat er sich für sein Buch als Vision genommen. Und er möchte da so viele herausnehmbare, nachgemachte Memorabilien von Elite reinpacken, wie er kann. Also quasi angelegt an sein eigenes Erlebnis. Und ab jetzt wird jeden Tag eins dieser Memorabilien auf der Kickstarter-Seite vorgestellt. Link zu dieser Kickstarter-Seite packe ich euch gleich auch noch unten in die Beschreibung rein. Diese Memorabilien gibt es dann zu der Papiervariante des Buches dazu. Für alle Kickstarter, die auf den Kompetent-Level oder höher eingestiegen sind als Bäcker. Komme ich gleich noch zu. Kriegt ihr die Tränen. Über das Buch, es wird 200 Seiten haben, von Fantastic Books Publishing veröffentlicht. Über den Kickstart könnt ihr das Buch als digitales Softcover, Hardcover und natürlich Spezialedition Version bekommen. Die Preise sind gestaffelt, jeweils Abpreise. Fängt bei digital bei 17 Pfund an, geht dann von Softcover bei 39 los und bei Hardcover ab 60 Pfund. Staffelt sich natürlich nach oben und irgendwann kommt halt auch die teure Special Edition. Bei den Hardcover-Ausgaben wird es halt eine exklusive unterschriebene Kickstarter-Ex-Libris geben. Ja, ich musste das auch googeln und ich wünsche euch viel Spaß, das jetzt nachzugucken. Und ich frage mich gerade, wie viele Leute jetzt Google anmachen, aber ist egal. Ihr könnt auch DuckDuckGo nehmen oder irgendeine andere, ich möchte da niemanden bevorteilen. Auf jeden Fall gibt's halt diese extra Libris in die Hardcover-Ausgaben drin, die unterschrieben worden sind für die Kickstarter. Und insgesamt wird es über 20 von diesen Memorabilien geben oder sind halt vorgesehen. Wie die sich genau verteilen, könnt ihr euch auf der Kickstarter-Seite angucken. Das ist natürlich alles Englisch, aber bis ich das jetzt alles übersetzt habe, weil ich kann ja mal, ich habe es hier noch auf. Wo habe ich's? Also, die Staffelung für die Kickstarter sind 2, als australische Dollar, nicht US-Dollar. 2 Dollar, 15 Dollar, 25 Dollar, 30 Dollar, 40 Dollar, 70 Dollar, 85 Dollar, 100 Dollar worldwide. Das ist dieses Kompetent Paperback, also ab da, wo es dann die Memorabilien gibt. Dann könnt ihr 110, 140, 165, 190, 200, 240, 280, 300. Und für die Leute, die wirklich, wirklich Geld ausgeben wollen, gibt es 450 bis 2700 Dollar. Das sind die Stufen, bei denen ihr einsteigen könnt und zu jeder Stufe. Bei 2 Dollar ist ein einfaches Danke drin und ab 15 Dollar gibt es schon eine Postkarte und euer Name wird im Buch erwähnt. Und wenn ihr bei 2700 Dollar einsteigt, gut, die gibt es nur einmal, weil das ist dann der Nummer 1 Bäcker. Die ist auch schon, ja, weg. Das bedeutet, so viel Geld könnt ihr gar nicht mehr ausgeben. Ich kann mal gucken. Ist vielleicht interessant für euch. 2700 Dollar ist weg. 1600 Dollar könnt ihr noch haben. 800 Dollar ist weg. 600 Dollar ist weg. 450 Dollar ist weg. Also von den Sachen 450 bis 2700 könnt ihr noch die 600er haben. Das sind dann halt auch die Kopien 1 bis 5. Deswegen kann jede Kategorie nur einmal gekauft werden. Also wenn ihr unter den Top 5, also unter den besten 5 Backers dieses Kickstarter-Projekt sein wollt, könnt ihr noch mit 600 Dollar, 800 Dollar einsteigen. Ne, jetzt 800 noch weg. 1600, Entschuldigung. Also wer noch 1600 Dollar über hat, bitteschön. Darunter 300, 200, schaue ich gerade mal. 300 ist Nummer 6 bis Nummer 30 und darunter ist dann keine Nummerierung mehr. Das heißt also, wer 300 oder mehr ausgibt, bekommt dann auch eine Nummer mit in dem Buch. Oder es gibt da eine Liste der Elite-Bäcker und da stehen halt die Top 30 drin. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch noch was kaufen. Habe ich jetzt gesagt, es gibt 25 300er, ne, nach Adam Riese und davon sind schon weg 22. Haltet euch ran. Deswegen müsst ihr auf jeden Fall hier nachgucken, was es bei den einzelnen Stufen gibt. Wie gesagt, für 2 Dollar gibt es ein Dankeschön. Ja, das war's auch schon wieder mit dem Newsletter. Ich schau mal auf die Uhr. Und bin trotzdem bei satten 25 Minuten gelandet. Das ist natürlich schon heftig. Es war es aber noch nicht ganz, weil, wir dürfen nicht vergessen, Frontier still hiring. Das bedeutet, die suchen immer noch Webentwickler und Spieledesigner und so weiter und so fort. Könnt ihr auf deren Seite angucken. Und ich hoffe jetzt an dieser Stelle, dass ich euch nicht zu sehr gelangweilt habe. Ich habe wahrscheinlich sehr schnell gesprochen, aber es war auch dieses Mal verdammt viel im Newsletter. Und wünsche euch noch ein wunderschönes Halloween-Fest heute Nacht. Lasst euch nicht von Geistern entführen.